Erster, warum hast du uns verlassen, Gott? Warum bist du so böse auf dein Volk? Zweiter, denke an dein Volk. Du hast uns vor langer Zeit gerettet. Denke an den Berg Zion. Dritter, komm schnell zu den kaputten Häusern. Der Feind hat alles im Tempel zerstört. Vierter, deine Feinde haben im Tempel laut geschrien. Sie haben dort ihre eigenen Fahnen aufgestellt. Fünfter, sie sahen aus wie Männer mit Äxten im Wald. Sechster, sie haben das schöne Holz mit Äxten und Hämmern kaputt gemacht. Siebter, sie haben deinen Tempel angezündet. Sie haben den Ort für deinen Namen schmutzig gemacht. Achter, sie wollten uns ganz vernichten. Sie haben alle Orte für Gott im Land verbrannt. Neunter, wir sehen unsere Zeichen nicht mehr. Es gibt keinen Propheten mehr. Niemand weiß, wie lange. Zehnter Gott, wie lange darf der Feind dich noch beleidigen? Wird er deinen Namen immer auslachen? Elfter, warum hilfst du uns nicht? Benutze deine starke Hand und vernichte die Feinde. Zwölfter, aber Gott ist schon lange mein König. Er rettet Menschen auf der Erde. Dreizehnter, du hast das Meer mit deiner Kraft geteilt. Du hast die Köpfe der großen Tiere zerbrochen. Vierzehnter, du hast den Kopf des Leviathan kaputt gemacht. Du hast ihn den Tieren zum Essen gegeben. Fünfzehnter, du hast Quellen und Bäche gemacht. Du hast große Flüsse trocken gemacht. Sechzehnter, dir gehört der Tag und die Nacht. Du hast die Sonne und das Licht gemacht. Siebzehnter, du hast die Grenzen der Erde gemacht. Du hast den Sommer und den Winter gemacht. Achtzehnter, denke daran, Herr. Der Feind beleidigt dich. Dumme Menschen lachen über deinen Namen. Neunzehnter, beschütze dein Volk wie eine Taube. Vergiss deine armen Leute nicht für immer. Zwanzigster, denke an dein Versprechen. Überall im Land gibt es Orte mit Gewalt. 21. Lass die armen Menschen nicht traurig weggehen. Die Armen sollen deinen Namen loben. 22. Steh auf, Gott. Kämpfe für dich selbst. Denke daran, wie dumme Menschen dich beleidigen. 23. Vergiss das Geschrei deiner Feinde nicht. Der Lärm deiner Gegner wird immer lauter.